1. Arbeitgeber sollte ihren Untergebenen gegenüber gerecht und fair handeln, die er ukbewas sein must, das auch einen Herrn im Himmel hat. 2. Widmet uk beharlich dem Gebet, bleibt in dieser geistlichen Disziplin wachsam und bringt stets ihren aufrichtigen Dank gegenüber Gottes Amorstruck. 3. Betet gleichzeitig auch für uns, damit Gott uns ein Tür für die Verkündigung öffnet, das Geheimnis von Christus zu verbreiten, weswegen ich mich in Haft befind. 4. Bittet darum, dass ich dies Botschaft so klar und verständlich darlegen kann, why es mein eigentlich Verpflichtung als Apostel erfordert. 5. Verhaltet uk gegenüber Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören, äußerst klug und nut geht sich bei attend Gelegenheit konsequent für das Gute aus 6. Ihr Gespräch sollten immer freundlich und geholtvoll sein, damit genau wisst, why jedem Einzelnen ein angemessen und hilfreich Antwort geben konnt. 7. Tychicus, mein treuer Bruder und geschätzter Mitarbeiter in Dienst des Herrn, werd uk ausführlich darüber informieren, why es mir momentan persönlich erget. 8. Ich habe in eigen zu uk gesandt, damit erfahrt, why unsere Situation ist, und damit hasen durch seinen Zuspruch und Bericht starkt. 9. Word von Onesimus begleitet, einem truen und geliebten Bruder aus ihrem mit, bade werden uk über Alheisigen Arenis umfassend unterrichten. 10. Aristarchus, der mit mir im Gefängnis ist, last uk grussen, ebenso wie Marcus, der Vetter von Barnabas, besuglich dessen bereits Anweisungen erhalten hat. 11. Auch Jesus, der Justus genannt word, grustuk, dies Mannes in die einzigen judischen Mitarbeiter für das Reich Gottes, die mir in dieser Zeit Trost gespendet haben. 12. Epaphras, do einer von uk ist, sendet Gruss, als Diener Christi setzt sich in Gebet unermüdlich dafür ein, dass vollkommen und gefestigt im Willen Gottes steht. 13. Ich kann persönlich besuchen, dass sich mit großem Eifer für uk sowie für die Gläubigen in den Städten Laodicea und Hierapolis einsetzt. 14. Lukas, der Geschatzast, last uk herzlich grussen, und auch Demas schließt sich diesen grussen und die gesamte Gemeinden. 15. Bitte gruss die Geschwister in Laodicea sowie Nymphas und die christliche Gemeinschaft, die sich regelmäßig in seinem Haus zu Gottesdiensten versammelt. 16. Wenn dieser Brief bei uk vorgelesen word, sorg bitte dafür, dass auch in Laodicea gelesen word, waren in Gegenzug den Brief von dort lässt. 17. Richtet Archippus aus, dass den Dienst, den im Auftrag des Herrn übernommen hat, mit alle Sorgfalt und Verantwortung vollständig erfüllen soll. 18. Diesen abschließenden Grußschreib ich, Paulus, mit meiner eigenen Hand, denk bitter und mein Gefangenschaft, und die Nade Gottes sei mit uk allen.